herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Antcast Folge 117. Jawohl, es stinkt in der Gerüchteküche. Und was das zu bedeuten hat, das wird gleich jetzt am Anfang in den Themen noch behandelt. Ja. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt. Ich habe heute diese Woche so meine Schwierigkeiten gehabt, was Vernünftiges zu recherchieren. Wer meinen Google Plus Feeds verfolgt, der weiß da, wovon ich rede. Und es gab Gerüchte, viele Gerüchte. Ja, und einige davon haben sich jetzt kurz vor der Sendung als nicht korrekt erwiesen. Die kann man komplett abhaken. Und dennoch, ja, ist einiges hängen geblieben. Und ich möchte trotzdem die Themen, die ich schon jetzt länger geplant habe und auch schon vorgestern festgeschrieben habe, behandeln, ja, unabhängig davon, ob die jetzt stimmen oder nicht. Gerüchte waren es allemal. Aber es gibt auf jeden Fall Anlass, mal darüber nachzudenken, ja, was es bedeuten könnte, wenn eben zum Beispiel Google die Öffnung der Nexus-Linie für alle Hersteller machen wird. Wahrscheinlicher ist es da allerdings noch, dass es ein neues Nexus von LG gibt. Ja, LG tatsächlich. Gab es ja immer mal wieder Gerüchte darüber, dass es hier von LG eben ein Nexus-Telefon geben sollte. Viele waren auch da hellauf begeistert, viele aber auch nicht. Ja, das liegt darin begründet, dass eben für viele LG noch relativ unbekannt ist, während eben für andere dieses LG dann, sagen wir mal, als besonders gut eingestuft wird. Also ich habe eigentlich kein Problem mit einem Nexus LG, sagen wir mal so. Aber es wäre auf jeden Fall ein mutiger Schritt, weil eben LG nicht der größte oder beste oder überhaupt, beste lasse ich mal noch dahingestellt sein, aber nicht der größte, bekannteste Player ist in diesem Bereich. Alle haben eigentlich gedacht, inklusive mir, HTC oder Samsung macht das nächste. Ich habe ja gehofft auf HTC, weil HTC macht wirklich sehr, sehr gute Geräte und ich finde, die haben verdient, es wieder mit einem neuen Nexus-Gerät, mit einem Original-Android, mit einem Vanilla-Android zu schaffen, ein Gerät mit dem Google-Branding rauszubringen. Das fände ich eigentlich gut. Aber gut, LG haben auf jeden Fall etliches vorzuweisen und es wird vermutet, dass das neue LG Nexus entspricht dem Optimus G. Ja. Sieht anders aus, aber wird natürlich mit 4.2 veröffentlicht, Jelly Bean. Quad-Core Snapdragon S4 Prozessor drin, 2 GB RAM als Arbeitsspeicher, True HD IPS Screen mit 1280x768 Pixel. Dann so wie es auch Android bei Jelly Bean vorschreibt, mit On-Screen Soft Keys, 8 Megapixel Kamera, ein Micro SD Slot ist da bei diesem Optimus G nicht vorhanden. 8 GB oder 16 GB Versionen soll es geben und ist dann eben auch mit einem Wireless Charging, also einem Aufladen ohne Kabel, ausgestattet. Das geht dann über elektromagnetische Wellen quasi, wenn man das auf eine Platte etc. hinlegt. Und das Telefon an sich hört sich sehr, sehr gut an. Wie das dann eben verarbeitet ist und so weiter, das werden wir dann sehen. Da kann man natürlich nichts sagen. Es ist ja noch nicht mal 100% sicher, dass das überhaupt das nächste LG ist. Da müssen wir dann nämlich abwarten, denn ein Gerücht hat es offenbar schon erwischt, und zwar eben, dass Google eine Öffnung der Nexus-Linie plant für alle Hersteller. Das hat der Schreiberling, der dahinter steht, auch zugegeben, dass es ein Hoax war von ihm. Aber dennoch, wir wissen ja, auch bei jedem Hoax gibt es vielleicht Ansätze, wo man zumindest mal drüber nachdenken kann, ja, so abwegig wäre das gar nicht. Und wie wäre das denn, wenn jetzt Google die Öffnung der Nexus-Linie bekannt geben würde? Das heißt also, dass Hersteller ihre Nexus-Geräte ohne Prüfung, sage ich mal, größere Prüfung durch Google herausbringen könnten. Allerdings müssten sie dann halt einige starke Auflagen einhalten, nämlich zum Beispiel als Nummer 1 Vanilla Android muss standardmäßig integriert sein. Definitiv verworfen ist sowas, so ein Projekt, wo dann eben ausgewählt werden kann, eine UI von dem Hersteller, wie zum Beispiel TouchWiz oder der Originaloberfläche im Auswahl. Und die Originaloberfläche soll dann Standard sein. Das ist offenbar auch vom Tisch. Ja, alles nur Gerüchte, aber das wäre genau das gewesen, was wir hier schon auch besprochen hatten mal, eben, dass es die Hersteller ermöglichen, den Kunden zu entscheiden, welche Oberfläche denn sie gerne hätten. Ja. Wäre eine schöne Sache. Leider, wie gesagt, offenbar dieses Gerücht, ja, vom Tisch. Ja, leider, leider, Mist. Sehr schade. Gut, aber was würde es jetzt bedeuten für die Hardware-Szene? Naja, erstmal wäre ja alles relativ positiv. Nur würde Google dann die Kontrolle über die Nexus-Reihe ziemlich stark abgeben, sage ich mal, die Führung wäre nicht mehr vorhanden in dem Sinne. Und dann würden sich halt jede Menge Low-End-Nexus-Geräte reinschummeln, das würde nicht lang dauern. Es sei denn, auch da würden wieder viele Auflagen gemacht werden und dann, wenn zu viele Auflagen gemacht werden, wäre eigentlich auch kein Unterschied mehr zu dem ausgewählten Nexus-Gerät, das eben Google jetzt vorschlägt. Was allerdings immer deutlicher sich abzeichnet, dass eben, was ja auch schon mal offiziell angekündigt wurde, mehr Geräte unter dem Nexus-Label, mehr Telefone unter dem Nexus-Label verkauft werden. Also nicht nur ein einziges Nexus, sondern mehrere Nexi. Ist das die korrekte Mehrzahl von Nexus? Nexi? Jetzt schon lustig an. Aber wie auch immer das der Plural ausgesprochen wird davon, es wäre sehr gut, finde ich. Wenn also Google, sagen wir mal, ein LG, ein HTC und ein Samsung auswählen würde und würde das verkaufen als Nexus-Gerät nach ihren Vorstellungen in Auftrag gegeben bei den Herstellern, das wäre ja richtig gut. Aber warum nimmt denn Google immer, oder was heißt immer, jetzt die letzten Male Samsung-Geräte? Ja, gut, ich kann mir schon vorstellen, wieso, weil eben Samsung perfekt eingehen kann auf die Wünsche von Google. Wenn HTC zum Beispiel eben das eine oder das andere nicht so machen kann oder machen will, wie Google das gerne hätte, ja, dann ist natürlich die Frage, ob das sinnvoll ist für Google. Ja. Das fängt ja schon an bei den Softkeys. Samsung hat kein Problem, das Samsung Galaxy S3 immer noch mit normalen Keys entgegen der empfohlenen Richtlinie herauszubringen. Ja, also quasi die Tasten, die abgeschafft wurden mit Jelly Bean. Samsung macht's trotzdem. Aber sie sind fähig, ein Gerät zu liefern, wie Google das gerne hätte, nämlich ohne die Softkeys, wie das Google Nexus beispielsweise, beziehungsweise ohne die Hard Keys oder wie man das auch nennt, Hard Soft Keys, ich weiß nicht, das richtige Hard Keys sind es ja nicht, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, also keine eingeblendeten Tasten, Funktionstasten, sondern eben fest am Gerät angebrachte Funktionstasten. Samsung kann das, Samsung schafft das. Aber wie flexibel ist eben HTC? Ist das vielleicht ein Grund, warum es schon so lange kein HTC-Gerät mehr gibt? Ja, das Nexus One war ja das letzte G1, Nexus One, das waren die HTC-Geräte. Ja. Und dann kam das Nexus S und das Google Nexus. Ja, wer weiß, vielleicht ist das ein Grund, ja. LG kann es offenbar auch tun, ja, mit diesen Softkeys, dass sie also nur noch eingeblendet werden. Das zeigt eigentlich das Nexus, dieses Optimus G. Ja, wer weiß, was da dahinter steckt. Ich glaube nicht, dass es alleine nur mit dem Geld zu tun hat. Ich glaube nicht, dass das alleine ein Problem ist von den, ja, sag ich mal, Gewinnaussichten von den einzelnen Firmen. Denn ja, Google wird das sicherlich wissen, was wichtiger ist bei den Nexus-Geräten, nämlich dass eben die Leute ein Referenzgerät haben. Und das war es auch bisher immer, Referenzgerät, wenn auch, ja, also das war schon beim Nexus S so, ja, als das auf den Markt kam, da war eigentlich das Samsung Galaxy S schon eine Zeit lang auf dem Markt verfügbar. Und genauso war es ja mit dem Galaxy Nexus auch. Da war das S2 eben schon jede Menge Zeit verfügbar schon, ja, auf dem Markt. Und ja, jetzt bleibt natürlich die Hoffnung, dass das mit dem neuen Nexus-Gerät eben nicht passiert, dass das einfach mal das Beste ist. Und nicht wieder nur ein Samsung Galaxy S3 modifiziert für Google. Und dann als Nexus verkauft, weil, ja, Samsung wird wohl noch, also sagen wir mal Anfang des nächsten Jahres, Mitte des nächsten Jahres bestimmt ein S4 rausbringen und dann wäre das schon wieder nicht mit ganz vorne dabei. Ja, also, gut, was wäre denn aber, um nochmal darauf zurückzukommen, jetzt eine Öffnung der Nexus-Linie für alle Hersteller Chance oder Verwässerung der Nexus-Reihe? Schwierig zu sagen, eine Verwässerung im Prinzip gäbe es schon, denke ich. Ob das jetzt so schlimm ist, weiß ich nicht. Viele Leute, denke ich, würden da wenig Gedanken daran verschwenden, High-End-Modelle, Low-End-Modelle unter der gleichen Marke zu kaufen, genau wie eben jetzt zum Beispiel Samsung auch. Ja, wenn man mal jetzt sieht, gut, Nexus ist eine Produktreihe, ja. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit so einer Marke wie Samsung eben, die haben also Low-End-Handys, die sind wirklich gruselig schlecht, mit Gingerbread und furchtbar miserabel ausgestattet. Ja, also wirklich Low-End, die kriegt man für 1 Euro nachgeworfen mit Vertrag oder kriegt noch was dafür, in der Tat, ja. Oder kriegt die als Prepaid-Geräte für 99 Euro ohne Vertrag. Das alles gibt's von Samsung. Und am anderen Ende haben wir das Samsung Galaxy S3, das unbestreitbar beste Smartphone im Moment auf dem Markt, ja, noch. Und die haben also die komplette Bandbreite abgedeckt von gruselig billig, ja, bis super High-End haben die alles abgedeckt. Und es tut offenbar der Marke Samsung keinen Abbruch. Genauso könnte man auch vielleicht dann für diese Öffnung der Nexus-Reihe oder entgegen den Ängsten über so eine Öffnung der Nexus-Reihe da wirken, indem man eben genau das darauf projiziert ist. Warum soll es nicht ein Low-End-Nexus geben, das ganz, ganz billig ist, ja, und ein High-End-Nexus, das eben das Beste ist momentan auf dem Markt? Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Ja. Gut, bisher war es halt komfortabel so, man konnte einfach sagen, ja, ich habe einen Nexus. Ja, und dann sind alle in Ehrfurcht erstarrt oder auch nicht, ja, je nachdem. Und da brauchte man sich kein Gedanken mehr dran zu machen. Aber ob das jetzt wichtig ist beim normalen Markt, ich weiß nicht. Ich höre das auch immer wieder mal, auch bei Automarken, ja, beispielsweise Porsche, ja, 911, ah, alle wunderbar, auf die Knie fallen, ja, anbeten, das super Auto überhaupt, schlechthin, und ein richtiger Porsche ist ein 911, so die Porsche-Fans, ja, dann kommt auf einmal so ein Porsche Cayenne daher, und um Himmels Willen, was machen die mit unseren schönen Porsche-Magen, dieses Billig-Ding, und dann auch noch, was passt ja gar nicht, ja, und das ist der Verkaufsschlager schlechthin. Damit macht Porsche seine Kohle. Ja, und die 911er sind eben die Prestigeobjekte und hat aber der Marke auch keinen Abbruch getan. Ja. Also es muss nicht immer schlecht sein, wenn eine Marke auch mal was Günstiges im Sortiment hat. Etwas, was zumindest mal noch grundlegende Ansprüche erfüllt, aber trotzdem erschwinglich ist. Das hat selbst für Luxusmarken keinen kein Problem hervorgerufen. Ich meine, jetzt so große Luxusmarke ist Nexus auch nicht. Das ist eine gute Marke, ein gutes Branding. Ja, es ist ja eigentlich nur Nexus. Und deswegen finde ich, das ist kein großes Problem. Aber wie gesagt, eigentlich ist die Diskussion schon fast hinfällig, weil eine Öffnung scheint so nicht zu geben. Jedenfalls nicht, wenn man dem glauben darf. Genauso diesen Hoax-Typen da, der das da eingestellt hat, ja. Genauso wie er behauptet, dass auch die Gerüchte, die er gestreut hat über Android 4.2 jeglicher Grundlage entbehren. Es gibt kein 4.2 in der nächsten Zeit und auch die ganzen angeblichen Features sind erstunken und erlogen. Ja. Gut, ja, da kann man wirklich die Frage stellen, wer ist hier jetzt schuld? Die Tech-Blogger, die das verbreiten? Oder die Leute, die das eben machen? Nun, ich denke, gerade die Tech-Blogger, wie auch jetzt hier im Uncast, ich habe das jetzt, wie gesagt, kurz vor der Sendung gerade noch erfahren. Nur deswegen kann ich euch das eben sagen, dass das Gerüchte sind. Bis auf das neue Nexus von LG. Das ist ein Gerücht, das wurde von jemand anderem gestreut. Ja. Und ob das stimmt, wissen wir nicht. Aber natürlich müssen die Tech-Blogger sich auch an Informationen von bestimmten Quellen heranwagen. Sonst haben wir keine Spekulationen mehr und dann wird alles ziemlich langweilig, weil was die Firmen so offiziell rausbringen, naja, bei manchen bringen die noch nicht mal ein offizielles Statement, wenn gerade das Telefon schon erhältlich ist, ja, über bestimmte Funktionen. Die muss man dann einfach gerüchtemäßig schon mal bringen, wenn man einigermaßen aktuell werden will. Und deswegen passiert es mal. Aber ich muss sagen, die Leute, die eben wissen, wenn etwas nicht stimmt und das an Blogs verkaufen oder solche Gerüchte streuen, das sind, darf ich jetzt einen Kraftausdruck benutzen? Nee, ich mach's nicht. Das sind einfach Leute, die kein Leben haben, ja, oder die sich eben hier profilieren wollen auf Kosten davon, von anderen Leuten, und überhaupt gar keinen Gedanken dran verschwenden, dass ihr Blödsinn, den sie verzapfen, vielleicht einige Leute doch sehr, sehr ärgert oder dass sich Leute freuen und dann sehr bitterlich enttäuscht werden, dass es dann doch nicht stimmt. Ich hoffe nur, dass derjenige dann kein Geld bekommen hat für so einen Mumpitz. Oder dass man zumindest mal das Geld wieder zurückfordern kann von so einem, wenn sich die Gerüchte, oder wenn er zumindest offen zugibt, dass er alles erstunken und erlogen hat, und das hat er getan hier, wie ist sein Handle, dass man es gleich, wobei, da wird wahrscheinlich tausende Handles haben, Hoaxer nennt er sich, und es wurde auf Android Police gepostet, und das ist alles eben erstunken und erlogen. Ja. Also ist, um es mal kurz zusammenzufassen, ja, es wird kein Google oder gibt kein formelles Google Nexus Programm, ja, ist aber wahrscheinlich, dass wir eben dieses Jahr noch verschiedene Nexus Geräte sehen, ja, und dann dieses Customization Center, wo ich eben schon gesagt habe, wo dann die Hersteller mit Google zusammenarbeiten wegen der Oberfläche, ja, auch das gibt es nicht. Es ist einfach nicht vorhanden. Da gibt es keine, jedenfalls keine, die er wirklich weiß. Wenn dann doch was im Hintergrund läuft, dann hat er das nur geraten. Dann gibt es auch keinen Bereich, das habe ich gar nicht mitbekommen, über einen gesicherten, speziell abgetrennten Speicherbereich. Das ist auch vom Tisch, für Streams beispielsweise. Ja. Und es wird auch keine Nexus-spezifischen Spiele im Play Store geben. Und es wird auch kein Project Roadrunner geben, um die Batterielebenszeit zu erhöhen. Ja. Also, okay, gut. Jetzt haben wir die Gerüchte aus der Welt geschafft, ja, aber man darf ja trotzdem nochmal drüber nachdenken, was das denn bedeuten könnte. Ach, ich liebe doch Spekulationen. Ja. Und einen Teil von den News habe ich eben auch schon verraten. Also Android 4.2 bleibt leider erstmal ein Gerücht. Bis jetzt, ja, es wird im Moment noch kein großartiges Update geben, ja. Und deswegen, ja, müssen wir mal abwarten. Es wird wohl eine 4.2 geben. Das ist eigentlich ja sicher, klar. Aber eben wird's dauern. Ja. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, ja, Moment, ich habe doch schon 4.2 bekommen und so, ja. Genau, das weiß man nicht, ne? Genau, das weiß man nicht. Auf jeden Fall für die, für andere Geräte wird, oder für Geräte soll es kein Android 4.2 geben. Jedenfalls hat er behauptet, er hätte es nur erstunken und erlogen. Also wer jetzt sagt, er hat sein Android 4.2, wer das schon gepostet hat, dann würde ich mal nochmal nachfragen, ob das tatsächlich so stimmt. Ja, eigentlich kann es nicht haben. Motorola stellt die Produktion von Webtop-Docks ein. Das ist kein Gerücht, sondern das ist tatsächlich so bestätigt worden. Ja. Motorola hat ja für ihre Geräte solche schönen Docks angeboten. Ja, das heißt also, ganze Laptops, bei denen eigentlich nur noch der Prozessor das Handy ist, das steckt man da hinten das Handy rein und dann läuft quasi der Prozessor vom Handy für den Laptop. Entsprechend ist das Teil auch teuer wie ein Laptop, manchmal sogar noch teurer als ein Netbook. Entsprechend schlecht waren dann halt die Absätze. Ja. Es gab zwar zuerst Preisreduzierung, aber jetzt wurde eben angekündigt, dass es dass die nicht mehr hergestellt werden. Und ich denke, das ist auch klar, wenn man überlegt hat, dass wenn die 300, 400, 500 Euro kosten, diese Docks, das ist ja vollkommen sinnlos. Ja. Da kann man sich gleich ein richtiges Notebook kaufen und dann hat man noch ein bisschen ja, längere Batterielebenszeit an seinem Gerät. Also ich verstehe das nicht ganz. Konnte nie verstehen. Aber deswegen wurde es eben auch abgeschafft. Vernünftige Reihe. Ein bisschen konsolidieren muss man das ganze Jahr, damit eben nicht jede Menge Ladenhüter da rumstehen und vergammeln. Interessantes Posting. Da möchte ich noch ein bisschen was darüber sagen. Interessantes Posting von Vic Gandotra, ja, der hat nämlich Snapseed benutzt, um ein Foto auf Google Plus zu posten. Ja. Aber Snapseed gibt's noch gar nicht für Android und es war früher mal eine iOS Photo Editing Software. Und Google hat diese Firma ja vor kurzem gekauft, ja, um eben gegen Instagram loszuziehen. Als Konkurrenz sozusagen. Und jetzt wurde eben, unglaublich, ja, Vic Gandotra erwischt, ja, mit Snapseed ein Post veröffentlicht. Der Post ist öffentlich, dann kann jeder einsehen, könnt ihr also durchklicken und da findet ihr ihn dann. Ist ja eigentlich erstmal nicht verwunderlich. Google hat die Firma gekauft, jetzt gibt's einen Android-Client, das war ja klar. Ne? Soweit, aber was ich viel interessanter und auch schon fast bedenklich finde, warum will Google ein Instagram-Konkurrent machen? Die haben Google Plus. Ich kann's noch nicht so ganz nachvollziehen. Ja? Also das wäre ja ein Schritt rückwärts. Also Google Plus ist für Fotosharing perfekt. Ja, perfekt. Das Einzige, was man hätte vielleicht hier noch integrieren müssen, wäre dann ein Fotoeditor. Ja, für die Leute, die noch kein Ice Cream Sandwich oder Jelly Bean haben, da ist nämlich der Fotoeditor ja bereits im Handy mit drin. Das heißt, da kann man einfach Fotos editieren, mit wunderbaren Effekten, zigmal besser als Instagram, sorry, dass ich das so sagen muss, und auch schneller und eben speicherplatzsparender, weil es ins System integriert ist, und dann eben direkt sharen auf Google Plus. Boom, fertig. Dass hier Snapseed ganz klar auch auf Google Plus sharen wird, das dürfte klar sein. Aber warum dann eine eigenständige Applikation machen? Ist das wieder sowas wie dieses diese Fake-Ankündigung? Ja, die Google Plus Applikation jetzt auch für Tablets, weil die Leute einfach nicht begreifen, ja, dass eine App sowohl für die Android Phones als auch für die Android Tablets gleich sein können, weil eben Android alles dazu bietet, um dynamisch mit den Programmen umzugehen. Aber die Leute sagen, ich will eine echte Tablet-App haben. Gut, dann wird zweimal die gleiche App veröffentlicht, ja, und einmal heißt es, die ist für Tablet und die ist für Phones. Dass da im Hintergrund genau das gleiche ist, Hauptsache die Leute sind zufrieden. Ist das hier sowas genau dasselbe hier? Also das heißt, Google Plus, ich will eine richtige Fotosharing-Software haben, ja, nicht Google Plus, ja. Also dann nimmt man Snapseed. Hier hast du deine schöne Software, Snapseed. Da kannst du Fotos mit sharen und natürlich, die werden auf Google Plus geshared, aber das interessiert ja keiner. Man kann ja in der Snapseed-App die Fotos sehen. Ah. Also manchmal muss ich echt, da reg ich mich wirklich drüber auf. Ja. Da hat man das verdammt nochmal beste Programm, die beste App für Fotosharing auf seinem Handy, Google Plus nennt die sich, ja, mit allen möglichen Funktionen, ja, nicht nur die Briefmarken, große Bilder kann man da machen, sondern 2048 Pixel und sharen, ja, so sieht's aus und dann muss sowas gemacht werden. Ich hoffe, dass es noch gecancelt wird und das voll und ganz in Google Plus integriert wird. Weil ich bin eigentlich dafür, dass, wenn man etwas nutzt, dass die Leute das auch wissen sollten, dass man das nutzt und nicht hier was verpackt bekommt, ja, nur damit die Leute zufrieden sind von wegen, das ist was Eigenständiges, ja, dabei stimmt es gar nicht. Und schade. Nicht schade finde ich jedoch hier die Anstrengungen, dass eben sowas gemacht wird also so ein Editor integriert wird vielleicht in Google Plus für die Leute, die eben noch kein Ice Cream Sandwich haben und kein Jelly Bean. Ja. Ich hoffe ja, dass das auch wirklich dann Google Plus direkt kompatibel ist und dass es da keinen eigenständigen Snapseed-Feed gibt oder Snapseed-Seite, wo dann die Postings veröffentlicht werden, weil ansonsten tut sich da Google selbst keinen Gefallen mehr damit. Tun sie sich selbst ins eigene Bein schießen damit. Mensch, das sind doch alles Riesenschweinereien, oder? Also ich meine, wirklich mal. Und so richtige Schweinereien, die gab's diese Woche auch. Nämlich Bad Piggies gibt's. Ich wage es ja kaum zu sagen. Kennt ihr noch Angry Birds? Ja? Okay. Von den Machern von Angry Birds. Was ein Mistspruch. Bad Piggies. Ihr seid jetzt auf der Seite der Schweine und müsst euch Gefährte zusammenbauen, mit denen ihr durchs Level kommt zum Ziel, ja, um natürlich den Vögelchen wieder ein paar Eier zu klauen. Ja. Und da hat Rovio mal wieder was Gutes gebracht, nachdem Amazing Alex nicht ganz so toll angekommen ist. Bad Piggies könnte da schon mehr in diese Richtung hauen, auch wenn eigentlich das ganze Spielprinzip Angry Birds mir dermaßen gewaltig auf den Senkel geht, ja, muss ich sagen, dass das hier richtig schön anders ist. Ja, also da wird nichts irgendwie hingefeuert, sondern es geht da mehr um, ja, sagen wir mal, physikalische oder ja korrekt, möchte ich nicht sagen, physikalisch korrekt. Aber sagen wir mal, mit einem guten Physikmodell, ja, muss man eben Maschinen konstruieren, die dann eben das Ziel erfüllen, das Schwein ans Ziel zu transportieren und eventuell auch noch unterwegs ein paar Boni einzusammeln, ja, wie Totenköpfe, Sternchen und weiteres. Ja. Also sehr gut gelungen, macht Spaß, ist auch anfangs nicht übermäßig schwer, wird aber dann auch ziemlich schnell happig, aber nicht unlösbar und das ist richtig schön. Insgesamt sind es 72 Levels, ja, und wenn man die, wenn man bei allen 3 Sterne macht, dann werden 18 zusätzliche Levels freigeschaltet. Ja. Und es gibt auch 4 Sandbox-Levels, wo man selbst was erstellen kann und seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Ist das nicht schön? Ja. Und am Anfang geht's ganz einfach nur eine Kiste und Räder. Ja. Und das wird dann ganz, ganz schnell schwerer, Flaschen, Raketen, ja, mit Mentos wahrscheinlich gefüllt. Regenschirme, Flügel, Motoren, Ballons und. Warum es nicht zur App der Woche geschafft hat bei mir, das würde ich euch dann noch sagen, wenn es soweit ist. Weil es gab halt doch noch ein Spiel, wo ich doch noch besser finde. Ja. Genau deswegen hat es auch die Mirai Clock 3 nicht geschafft, aber nicht nur deswegen, sondern weil eben noch ein paar, sag ich mal, Features fehlen, die ich gern gesehen hätte. Aber Leute, für alle Anime-Fans und Moe-Moe-Fanatiker, ja, Mirai Clock 3, Mirai Clock 3 für Android von Danny Cho ist endlich erhältlich. Wahnsinn. Wie lange habe ich darum gekämpft, ja, dass es endlich rauskommt. Viele Leute haben das gewollt. Das war bisher eine App, die nur auf iOS kam. Naja, jetzt wo Danny Cho umgestiegen ist vom iPhone auf das Samsung Galaxy S3, ja, da hat es zwar ein bisschen schneller gefloppt, aber dennoch hat es Monate noch gedauert, bis jetzt letztendlich diese App herausgekommen ist. Ja. Und also ohne, dass ich jetzt hier so ein zu dick auftragen will, aber ich glaube, ich habe dem Danny schon noch vor 5 Tagen den letzten Schubser gegeben, habe dem nämlich geschrieben, was da los ist, warum das immer noch nicht draußen ist. Und er hat mir auch dann freundlicherweise sofort eine Version geschickt, eine Testversion, die er allerdings auch schon länger hat. Und da habe ich ihm sofort noch Feedback gegeben, gleich, nur eine halbe Stunde später, habe mir das gleich alles angeguckt, ausprobiert und habe ihm auch gesagt, wo das wunderbar läuft und so und was vielleicht noch ein paar Probleme geben könnte. Er hat zwar diese Probleme noch nicht geregelt, aber er hat dann sich nochmal bedankt und ein paar Stunden später war die App dann endlich im Market zu finden, also im Play Store. Und ich habe da wirklich ins Gewissen geredet, ganz, ganz hart und scharf, ja, dass er das jetzt endlich machen soll. Ja. Soll seine Millionen Fans nicht enttäuschen. Und er hat es dann tatsächlich gleich gemacht. Sehr schön, danke, Danny Cho. Ja. Und ich bin überrascht, wie gut die App funktioniert. Allerdings, und deswegen hat es leider nicht zur App der Woche. Ich wollte ja unbedingt zur App der Woche machen, aber es hat nicht ganz gereicht, weil das ist also eine Uhr, die Mirai Clock 3, mit der wunderhübschen Mirai Kusenaga. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Kusenaga. Das ist so eine Pseudo 3D Clock, ja, also wenn ihr die bewegt, dann sieht es so aus, als ob sich eben diese 2D Figur vor einem Hintergrund bewegt und das gibt ein 3D Gefühl, ohne dass ihr irgendeine Brille oder sonst irgendwas braucht. Sehr schön, toll. Uhrzeit wird natürlich auch angezeigt, wie sich für eine Uhr gehört, ja. Man glaubt's kaum, aber das ist nicht der Hauptaugenmerk da drauf. Die Mirai, die reagiert auf Bewegungen vom Telefon, auf das Tippen Displays, ja, man kann sie auch, wenn man sie als mal verlegen lächeln sehen will, dann tippt man nur ein bisschen auf die Nase, ja, an anderen Stellen sollte man vielleicht nicht tippen, sonst wird sie sauer, und also richtig schön, leider keine Soundausgabe, gut, ja, aber was viel, viel wichtiger ist, es fehlen 2 Dinge, einmal ein Live-Wallpaper, ja, die App zu starten, um dann die Mirai zu sehen, okay, ist gut, das macht man aber normalerweise nicht. Ja, also wenn man das Handy anschaltet, dann müsste das, die Mirai erscheinen, ja, eben im Hintergrund hinter den Icons als Live-Wallpaper. So wäre es gut. Ansonsten ist eben eine Ur-Applikation einfach nur, sagen wir mal, naja, etwas, was man nur ganz, ganz selten aufruft. Ja, oder wenn man es zum Beispiel auf seinem Schreibtisch stehen hat, und ich glaube, da hat's der Danny eben auch dann so vorgesehen. Der macht es also hier, tut's am Schreibtisch stellen, startet die Mirai, stellt's hin und dann bleibt das Display auch an, wenn man es an den Strom anschließt, ja, also an ein USB-Ladegerät oder an den Computer, und dann bleibt das Display an und wuhu, man sieht die Mirai als Desktop-Watch sozusagen. Aber man kann eben nichts machen, und deswegen wäre das besser, wenn eben das im Hintergrund als Live-Wallpaper wäre. Zweitens, kein App2SD. Für das, dass man die App gar nicht als Live-Wallpaper installieren kann, die hat schon etwa, ich glaube, 10 Megabyte Download-Größe, wenn ich es richtig weiß, 10,1 Megabyte, ja. Installiert natürlich noch ein bisschen mehr, wie üblich, und man kann es nicht auf die SD-Karte installieren. Also sehr, sehr schade, und boah, also wenn ich nicht so ein Mega-Fan wäre von diesen ganzen Mirai-Merchandise und so weiter, ja, dann würde ich die gar nicht erst installieren. Und genau deswegen ist nicht App der Woche geworden. Sie wird App der Woche werden, garantiert, wenn diese Live-Wallpaper-Funktion und App2SD ermöglicht werden. Dann wird es auf jeden Fall hier noch reinrutschen als App2SD, als Quatsch, als App der Woche. Ja, genau. Ja, also das war ein erfreuliches Erlebnis hier mit diesem Mirai Clock. Und was gab's denn dann noch? Kann's euch sagen. Nämlich, Android hat ziemlich abgeräumt bei den Mobile Choice Awards in Großbritannien 2012. Jawohl, der war nämlich jetzt. Und sage und schreibe, hat Android gewonnen in folgenden Kategorien: Phone of the Year, Samsung Galaxy S3. Manufacturer of the Year, Samsung. Most Innovative Device, Samsung Galaxy Note. Dann das Best Value Phone, Sony Xperia U. Und das beste Videophone, HTC One X. Das beste Mediaphone, Samsung Galaxy S3. Das beste Handset für Social Networking, HTC One X. Und tja, was soll man dazu sagen? In fast jeder Kategorie hat ein Android-Gerät gewonnen. Was will man denn da noch mehr? Das ist schon richtig peinlich fast, ja. Man muss sich ja dafür entschuldigen. Entschuldigung, wir wollen den Markt nicht komplett beherrschen. Wir wollen noch Konkurrenz haben, ja. Andere Anbieter, bitte strengt euch mal an, damit ihr noch konkurrenzfähig bleibt, weil schon macht es ja gar keinen Spaß mehr. War das jetzt böse? Nein, das ist die Realität, das ist Tatsache. Jelly Bean kommt für das Asus Tablet TF201 und TF700, also das Transformer. Und ist ab sofort verfügbar. Juhu, also wenn ihr ein Tablet habt und dann könnt ihr hier jetzt froh Gemut nach einem Jellybean Update suchen, und mit etwas Glück bekommt ihr es auch bald. Ihr wisst, da gibt es immer so ein bisschen Verzögerung. Allerdings könnt ihr auch das beschleunigen, denn es gibt die offiziellen Download-Dateien von Asus direkt, und dann könnt ihr die downloaden und eben bei euch installieren auf eurem Transformer-Tablet. Und ja, dann habt ihr auch da euer Jelly Bean drauf. Ist das nix? Ist doch super, oder? eigentlich bin ich überrascht, dass es so schnell gegangen ist. Aber Asus hat ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass sie nicht allzu lange warten. Ich meine, gut, Jelly Bean ist schon wieder eine Zeit lang auf dem Markt. Aber dennoch ist es durchaus noch im Rahmen, wo man sagen kann, oh ja, nicht schlecht, ja, dass Asus jetzt die Tablets da umgestellt hat, im Vergleich zu manch anderen, die überhaupt das kategorisch ausschließen, dass jemals Jelly Bean für ihre Tablets kommen werden. Das finde ich dann schon ziemlich deprimierend. Also Asus Updates auf Jelly Bean für TF201 und TF700 verfügbar. Ja, dann ist mir noch was aufgefallen, das wollte ich sowieso schon immer mal machen und jetzt hat tatsächlich eine Firma hier eine Lösung gefunden. Ist zwar nicht perfekt die Lösung, aber immerhin. Und zwar Lokitron stellt eine Möglichkeit vor, wie man mit dem Smartphone, respektive mit einem Android-Handy, eine Tür abschließt und aufschließt. Damit könnt ihr per Wi-Fi, per Bluetooth und auch per NFC eure Tür auf- und zumachen. Also, ihr habt euer Telefon dabei, ihr wollt nach Hause, ihr hält euer Telefon an, den Eingang und schon geht das Teil auf. Ja? Und wenn ihr jetzt sagt, ja, na, um Himmels Willen, da kann ja jeder, der mein Telefon findet, kann in meine Wohnung. Ja, und jeder, der euren Schlüssel findet, auch. Sorry, that's risk. Ja, bloß wenn ihr euren Schlüssel verliert, dann könnt ihr nicht innerhalb von Sekunden, wenn ihr daheim seid, einen neuen Code festlegen und da kann niemand mehr rein. Sondern dann müsst ihr erstmal ein Schloss ausbauen lassen, ein neues einbauen lassen und da ist es doch dann schon einfacher. Ja. Was allerdings nicht ganz so toll ist, ist, dass eben das System, wenn auch eine sehr, sehr gute Idee, das ist also ein mechanisches System, ein Gerät, das über einen sogenannten Lock da draufgesetzt wird. Ja, also ja, bei uns ist es eigentlich nicht ganz so weit verbreitet, aber es gibt eben da diese so, wie soll ich sagen, diese Deadbolt-Systeme. Ja. Das heißt, das sind so kleine Zusatz, ja, Schlösser, ja, die man einfach von innen dann zumacht, ja, so ähnlich wie mit diesen Türketten, ja, und dann von innen auch wieder aufmacht, also quasi so ein Zusatzschloss. Und genau das lässt sich dann eben mechanisch steuern. Das Teil wird auf dieses Schloss drauf montiert und das öffnet und schließt dann dieses Teil automatisch, aber mechanisch, ja. Und jetzt muss man das natürlich erstmal einbauen an die Tür. Also, es gibt da sicherlich in unseren Gefilden bessere Möglichkeiten, nämlich das ganze Schloss auszutauschen. Das bietet Lokitron leider nicht an. Dafür ist dieses System dann eben universell einsetzbar, wenn ihr sowas schon habt. Ja, also kein Problem. Kostet $150 und ist jetzt vorzubestellen, werden allerdings erst im März ausgeliefert. Ja. Ich muss übrigens mal gucken, ob es nicht noch von anderen Firmen auch Möglichkeiten gibt, sowas zu machen. Ich fände es eigentlich schade, wenn das jetzt hier die einzige Möglichkeit wäre, hier mit diesem mechanischen Öffnen. Da wäre doch ein elektronisches Türschloss, das über Android angesteuert werden kann, wohl die elegantere Lösung für unsere Gefilde zumindest. Ich kenne zum Beispiel niemanden, der so ein Zusatzschloss eben in seiner Tür hat. Und deswegen wäre das eine Sache. Ich würde mich da mal ranklemmen, weil es interessiert mich auch persönlich. Ich würde sehr, sehr gerne endlich mal meine Schlüssel daheim lassen und einfach nichts mehr mitnehmen, außer vielleicht noch dann die Funkfernbedienung fürs Auto. Ja. Endlich mal keine Schlüssel mehr. Das wäre doch schön. Und alles nur mit dem Handy machen, das ist ja mein Ziel, ne? So wie es Google ja mal gesagt hat, das Wallet, ja, ich nehme mein Handy und habe alles dabei. Ich kann damit zahlen, ich kann damit meine Wohnungstür öffnen, ich mache damit meine Papiere, alles. Ist das nicht toll, ja? Nein, und wenn ich es verliere, ist nicht schlimm, dann hole ich mal einfach ein neues Android-Handy und habe alle Daten drauf. Ja, yeah. Wunderbare Welt der Cloud, so soll das sein. Ich bin mal wieder sehr euphorisch, ich weiß. PlayStation Game Store, das ist ein Grund, warum einige Leute jetzt auch euphorisch sein können. Zumindest, wenn sie eine der zertifizierten Geräte haben, um eben diesen PlayStation Mobile Store zu nutzen. Also nochmal kurz, was ist es? Original PlayStation Spiele beziehungsweise ältere Titel spielen auf dem Handy, original vom Anbieter von Sony, kein Emulator in dem Sinne, ja, sondern eben ein richtiges Produkt von Sony. Funktionieren tut das Ganze mit den Sony Tablets PS und Xperia Tablet S und auch verschiedenen Xperia Agro Modellen. Agro. Xperia Arc ist dabei. Xperia GX, Xperia Ion, NX Play, S, SL, SX, T, TX und Wii. Und also Xperia Wii. Und von HTC immerhin das One S, One V oder One Wii und One X. Ja, das alles zurzeit. Ja, das sind alle, die zurzeit zertifiziert sind. Sollen noch mehr dazukommen. Ja, ich hoffe, es werden auch noch ein paar mehr. Vor allem die Original-Nexus-Geräte wären doch nicht schlecht. Ja, hallo, hallo, Sony, zack, zack. Ne, ne? Aha, was, wie? Ja, woran hängt? Ich weiß nicht genau. Schauen wir mal. Übrigens, HTC One X. Es gibt jetzt ein HTC One X Plus demnächst. Ein verbessertes Modell mit einem schnelleren 1,7 GHz Tegra 3 Prozessor mit 64 GB Speicher und 2100 mAh Akku. Das Ganze ist dann allerdings immer noch mit 1 GB Onboard RAM, also Arbeitsspeicher, 4,7 Zoll Display, Super LCD 2, 8 Megapixel Kamera hinten, die ist ja sehr, sehr gut bei dem One X, ja. Und dem HTC Image Sense Chip. Das ist eigentlich der hauptsächlich verantwortlich dafür, dass diese Kamera so gut ist. Wirklich ganz toll. Und ja, ich meine, das ist schon wieder mal sehr schön. Ja. Großer Akku, noch bessere Leistung. Was? Will man mehr hier? Hat so HTC mit dem One X Plus. Ja, tun die sich da wieder selbst übertreffen. Ja. HSPA Plus mit 42 Megabit Sekunde, theoretisch übrigens in Europa möglich. Außerdem auch LTE, das dürfte besonders wieder den Markus freuen, ja, LTE-Fan. Und das wird also auch funktionieren. Allerdings ist noch nicht ganz klar, ob die LTE-Version auch in Europa erscheinen wird oder ob das ausschließlich für die USA zutrifft. Ja, deswegen müssen wir warten. Wi-Fi, Bluetooth und NFC Support ist natürlich hier obligatorisch. Und Jelly Bean OS 4.1 wird auch mit dem HTC Sense 4 Plus auf dem Gerät sein. 185 Gramm übrigens mit Batterie. Sehr schön. Gut, also man darf sich freuen, was da wieder Neues kommt von dem HTC One X. Hallo? Hör ich da irgendwas? Nexus? Nexus? Nexus? Hat sie X plus Nexus? Nein? Schade, schade, schade. Naja, soll ich mal ein paar Gerüchte streuen? Also, wir kriegen noch bis Ende diesen Jahres auf jeden Fall das neue Google Nexus Gerät. Das neue Nexus Gerät, das wird diesmal von HTC kommen und auf den X Plus basieren. So, jetzt habe ich das Gerücht gestreut. Entweder werde ich jetzt zusammengeprügelt, ja, bis zum Jahresende, oder ich komme irgendwie hoffentlich in die Presse. Ja, hallo, hier ruhig, hier bin ich. Komme ich jetzt im Fernsehen? Ah, nee, das ist schon abgenutzt. Miep hat übrigens auch was Großes vor. Die wollen nämlich mit diesem, beziehungsweise die Firma von diesem Miep-Gerät. Miep heißt nicht die Firma. die wollen nämlich mit einem schönen Kinder-Tablet oder, naja, sagen wir mal, für Jugendliche den DS verdrängen, den Nintendo DS. Er wird direkt angegriffen von diesem Gerät, denn, naja, ich werde gleich noch was dazu sagen. Also es wird mit einem Single-Core 1 GHz A8-Prozessor ausgeliefert, also mehr, naja, sagen wir mal, mehr so durchwachsen. 7 Zoll Display wird das Ganze haben. Schön verpackt. 512 Megabyte RAM und eine Kamera ist drin. Für die Aufgaben, nämlich bessere Spiele als der DS zu bringen, ist absolut ausreichend. Ja, soll jetzt nicht abwertend sein. Ich bin DS-Fan. Ja, also gerne. Aber müssen wir mal ganz klar und realistisch sehen, dass eben Spiele mit so einer Ausstattung deutlich besser sein können als jetzt auf dem Nintendo DS. Ganz klar. Eine stark modifizierte Android 4.0 Version immerhin drauf. Und ja, der Meep Store, speziell für die Spiele mit Elternschutzprogramm, also können die auch da was einstellen, ja, klar, ne? Genau. Und ja, da wird dann alles wunderbar schön verpackt werden in einem ja recht stabil aussehenden Gehäuse. Wie gesagt, nicht nur für Kinder, aber auf jeden Fall auf die Kundschaft des Nintendo DS zielen. Jetzt natürlich das Kuriose, die greifen, sagen wir selbst, damit Nintendo DS an, aber das macht ja im Prinzip jedes 7 Zoll Tablet schon. Ich merke das auch bei mir ganz deutlich. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich DS-Fan, aber ich kram den DS kaum noch raus. Ich habe so viele Spiele für ein paar Flocken, ja, 1-2 Euro oder sogar viele, viele geniale Spiele kostenlos. Ja. Und so viel Spiele, also so viel Zeit habe ich gar nicht, die durchzuspielen. Und das macht richtig Spaß. Ja. Also ich habe da werde ich auch einige davon noch vorstellen in den nächsten Wochen. Ja, so viele Spiele habe ich schon wieder für die nächsten Wochen. Und da werden auch einige Apps der Woche noch dabei sein. Das kann ich versprechen. Da habe ich Rollenspiele zum Beispiel drauf. Ja, Actionspiele. Dann so ein Rollenspiel kann man da nicht sagen. Ein Strategiespiel, Aufbausimulation, wenn man so will. Aber das mit dem RPG Genre verknüpft ist, also da könnt ihr mal noch gespannt sein. Das mache ich vielleicht nächste Woche. Das ist nämlich richtig gut an uns von der Firma, die ihr auch schon kennt von vielen anderen Programmen, die ich vorgestellt habe. Und ja, also da ist die Konkurrenz ist schon vorhanden. Ja, gut, ich meine, dass die das jetzt bewerben als DS Killer. Mag ja schön gut sein, aber naja. Vielleicht ist das Wichtigste daran eben, dass durch diese, man sagt das im Englischen, Disrupt-System, also dieses eingefasste Tablet-System, dass da dann vielleicht ein bisschen besser ein bisschen besser geschützt ist, wenn eben ja jüngere Semester das haben. In der Hand haben. Es gibt auch dann jede Menge Zubehör, wie zum Beispiel Lenkräder, Joysticks und sogar ein Klavier-Keyboard gibt's dafür. Unglaublich, oder? Ich bin mal gespannt. Also 4 GB Speicherplatz ist da vorhanden. Ob es da eine SD-Karte gibt, weiß ich nicht. Aber 4 GB wäre relativ wenig für Spiele, muss man schon sagen. Aber dennoch denke ich, dass das für den einen oder anderen interessant sein könnte. Jupp. Gut. Ja, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Wir haben ja schon wieder hier von der Zeit der 53 Minuten um. Da habe ich ein schönes Feedback bekommen vom Thomas per Mail, hat er geschrieben. Und zwar zum Thema Flash. Und da gehe ich gleich mal in den zweiten Abschnitt. Mit Flash ist ja ein Aufregerthema gefallen und ich stimme nicht mit allen Punkten zu Flash mit deiner Meinung überein. Erstens bin ich der Meinung, dass Flash auch auf Android tot ist und kein Zombie. Adobe liefert keine Security Patches für Flash Mobile, also da kann man Flash nicht mehr einsetzen. Jeder, der sich Flash auf seinem Android installiert, geht meiner Meinung nach ein nicht kalkulierbares Risiko ein. Weiter sind die Webseiten ja viel schneller, wenn die ganze Flash-Werbung nicht geladen und angezeigt wird. Zum Thema wichtige Webseiten in Flash, mir ist keine bekannt. Zum Thema HTML5 und die aufwendige Entwicklung. Es ist schon mal falsch, überhaupt von HTML5 Standard zu sprechen. Nach meiner Meinung nach ist es kein Standard und wird auch nie einer werden. Zumindest hoffe ich das. Der Aufwand ist, eine HTML5-Applikation zu machen, ist nicht höher wie die eine Flash. Oder ja, dann Flex-Applikationen zu entwickeln. Die Entwicklungswerkzeuge von Adobe sind langsam und zeitaufwendig. Ich habe 2 Jahre lang mit Flex und dann mit dem Flash-Spieler gearbeitet. Das ist die Hölle und ist nicht so einfach, wie es Adobe in der Werbung gerne suggeriert. Jetzt bin ich komplett auf HTML5 umgestiegen und bin bei der Entwicklung von Applikationen viel schneller. Hier kann ich nur jedem Angulias als ich hoffe, ich kann es nicht richtig aussprechen, glaube ich. Anguliares, glaube ich, heißt es. Als JavaScript API empfehlen, habe ich noch nicht gehört. Die Fachleute werden es kennen, Entschuldigung, dass ich da reinrede. Damit braucht man kein ActionScript mehr und Microsoft ist ja gerade dabei, mit TypeScript eine ActionScript-ähnliche Sprache zu entwickeln, die dann nach JavaScript kompiliert wird. Facebook ist mit ihrer Applikation nicht wegen HTML5 gescheitert. Das ist einfach nur eine billige Ausrede. Das darf man auch nicht zu hoch bewerten. Klar ist, mit HTML, CSS und JavaScript ist nicht alles möglich und vieles liegt auch noch daran, dass die meisten PHP, GSF oder sowas programmieren und eben nicht HTML5 und JavaScript. Flash ist nach meiner Meinung nach nur am Leben, weil es Inhalte, ich glaube Videos, einigermaßen gut gegen das Kopieren schützt. Ein anderes Gebiet sind Browserspiele, wobei da wohl eher Java eine Rolle spielen und nicht Flash. Okay, ich komme gleich noch zum zweiten Teil von der Mail, aber ich muss hier mal was einwerfen und zwar, zum Thema wichtige Webseiten, Flash hast du geschrieben, mir sind keine bekannt. Also da kommt es drauf an, das habe ich auch angesprochen. Es kommt sehr darauf an, welche Webseiten man besucht. Also ich kann sehr viele Webseiten nicht mehr benutzen, die ich unbedingt brauche, die ich auch täglich ansurfe, wenn da kein Flash mehr drauf ist. Ja? Also da bin ich nicht alleine mit dem Problem. Ja? Wenn man natürlich nur die Seiten benutzt, glücklicherweise, die kein Flash voraussetzen, dann ist das natürlich schön. Aber leider ist das eben nicht für alle Menschen der Fall, weil es eben noch viele Seiten gibt, die Flash nutzen. Du sagst auch das mit der Werbebanner. Ja, das stimmt. Natürlich sind die Seiten dann viel schneller. Allerdings werden dann auch teilweise keine Menüs mehr eingeblendet, weil es sogar viele gerade Produktwebseiten gibt, die komplett als Flash-Applet laufen, also Flash embedded sind und da kann man überhaupt nichts mehr sehen. Ja? Und spätestens, wenn du mal auf eine Autoseite gehst, einen Kfz-Hersteller, und versuchst da ein Auto zu konfigurieren, dann wirst du sehen, dass es über Flash läuft und eben nicht über HTML5, weil es eben noch zu viel ist. Dann schreibst du, es ist schon mal falsch, überhaupt von HTML5 Standard zu sprechen. Nach meiner Meinung ist es kein Standard und wird auch nie einer werden. Also ich kann dir so weit recht geben, dass es kein Standard ist im Moment. Ja, das hat ja auch die W3C richtig gesagt. Und allerdings, wenn es kein Standard wird, dann wird es nie das Standardwerkzeug werden für die Entwickler. Dann kann es kein Standardwerkzeug werden für die Entwickler, weil die Entwickler brauchen eine Basis. Das ist im Prinzip ist es die Programmiersprache. Ja? Und stell dir mal vor, wenn die Leute die mit C programmieren, ja, wenn jetzt sich C jede Woche irgendwie verändern würde, so drastisch oder jeden Monat so drastisch, dass man eventuell wieder Programme anpassen müsste, damit es auf den neuen Compilern läuft, das wäre nicht so toll. Ja. Zumal eben hier ja das Problem ist, dass man das nicht in der Entwicklungsumgebung hat, wo man das dann einmal neu kompilieren muss und dann läuft, sondern bei jeder Änderung muss man Millionen von Geräten im Prinzip updaten. Und darauf kann sich der Entwickler nicht verlassen, wenn etwas an dem HTML5-Standard geändert wird und seine Seite funktioniert nicht mehr bei dem aktuellen Standard, aber noch bei den Millionen von anderen, wo noch die alte Version drauf haben von HTML5. Ja, das geht so nicht, ja. Dann kann er sich entscheiden, was er jetzt macht, ja. Oder ob er zwei Versionen anbietet, einmal für die neuen, für die alten und das übergangsweise macht und die Kunden dann komplett verwirrt sind. Sorry, also ich sehe da schon ein paar große Probleme. Aber generell gebe ich dir natürlich recht, wenn du sagst, Flash ist tot für Android. Das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Flash ist tot, aber irgendwie doch nicht, weil man es eben für viele Sachen noch braucht. Auch bei dem letzten Punkt, sorry, dass ich da auch widerspreche. Ja, kennst du mich ja vielleicht, wenn du schon öfters Podcast gehört hast, hier ankast, ja. Aber die Browserspiele sind fast ausschließlich in Flash programmiert. Ja, also Java, muss ich dir sagen, Java ist gar nicht mehr auf dem Rechner drauf. Nachdem Oracle Java übernommen hat, ist Java keine Option für irgendwas mehr. Ist zu unsicher auch, da ist mir Flash sogar noch sympathischer. Ja? Also Java läuft schon mal gar nicht. Java wird abgefangen und geht schon mal gar nicht. Und zwar standardmäßig auf dem System. Java muss nachinstalliert werden auf den meisten Systemen. Klar, Java, probier mal auf Android eine Java-Applikation, also ein Java-Applet, auf der Webseite zu starten. Das wird nicht so toll werden. JavaScript ist eins, aber Java, Als Applet? Nee. Ah. Und die Spiele, also da kann ich dir sagen, die wichtigsten Spiele sind auf jeden Fall Flash. Das sind zum Beispiel die Singer-Anwendungen, ja. Also so viele Millionen Nutzer wie zum Beispiel CityWheel oder FarmWheel oder The Will, ja, das mit Will hat, ja, oder zum Beispiel auch das, wie nennt sich das, Sims Clone, The Sims auf Facebook beispielsweise. Das ist alles Flash. Ja. Google Plus hat ja da mal einen Ansatz gestartet mit HTML5 Spielen für Google, für das Google Plus, aber ja, genau so sieht es nämlich aus. Wenig Spiele, weil die Entwickler davor zurückschrecken, ja, das zu konvertieren in HTML5, weil es eben viele Probleme gibt und Browser-Probleme bei den Nutzern, weil eben HTML5 kein Standard ist, wie du richtig gesagt hast, ja, und so weiter und so weiter. Deswegen ist es schon schlimm, ja, wenn Flash jetzt weg wäre, dann wäre das Internet im Moment ziemlich öde. Ja, und deswegen ist es noch nicht weg, auf dem Desktop nicht, ja, aber auf dem Android ist es faktisch weg, ja, weil es eben keine Updates mehr gibt und es tatsächlich ein Sicherheitsrisiko ist. Nur was soll man machen? Jetzt werden also quasi wieder jede Menge Möglichkeiten vom Handy wegfallen, ja, die man vorher hatte mit Flash. Es wird noch lange dauern, bis HTML5 dort ist, wo Flash jetzt ist. Gut, der zweite Teil. Hast du gesagt, übrigens würde ich es gut finden, wenn man auch ohne Konto auf der Uncast-Seite einen Kommentar schreiben kann. Einfach nur mit E-Mail, die nicht angezeigt wird und einem Namen. Sehe ich bei anderen Podcasts ständig und wird auch mehr kommentiert. Mich schreckt das immer etwas ab. Ja, muss ich dir recht geben, ist auf jeden Fall eine Sache. Ich habe es deswegen nicht anders gemacht, weil das Spam-Aufkommen einfach phänomenal ist, ja, wenn man das nicht macht. Man kann sich für die Kommentare auf uncast.netcast.com einwählen mit dem Google-Account, mit LiveJournal, mit WordPress, mit TypePad, mit AIM und mit jedem OpenID-Account. Mit jedem OpenID-Account. Irgendetwas davon gehe ich mal davon aus, dass jeder haben wird. Google-Account vielleicht, wenn er den Endcast hört, sowieso den Uncast. Und OpenID ja, ist eigentlich auch ein recht verbreiteter Standard. Müsste eigentlich gehen. Ja, also damit anmelden und gut ist. Jo, dann noch was. Ein Hörertipp, sehr schön, ja. Habe ich mich sehr gefreut. Hörertipp, Moment, von. Schau ich gleich. Vom, ist das auch richtig? Ja, genau, vom Sepp Prenigan. Danke, Sepp, für den Tipp. Und zwar, der Tipp geht um App Sales. Und zwar ging es darum, dass es eben diese Aktion gab mit den 25 Cent Apps und ja, für viele ist es eben so untergegangen, man hat es nicht gewusst, bis man es erfahren hat, ja, zum Beispiel hier im Uncast war dann die Aktion vorbei, leider, geht schnell, ja, es waren ja nur 5 Tage und da schreibt der Sepp, da werden sich aber manche richtig geärgert haben, welche die 25 Cent Aktion im Play Store verpasst haben. Den ersten Tag habe ich auch verpasst. Sowas passiert mir jetzt in Zukunft aber nicht mehr dank App Sales. Und ich habe dann die App auch verlinkt und in der Tat mit App Sales wird man dann kann man dann schnell sehen, was im Angebot ist, ja, kriegt auch direkte Info darüber. Man kann es mit Filtern auswählen, was man eben für Interessen hat und dann kriegt man eben auch eine Benachrichtigung oben im Notification-Feld, wenn eben besondere Angebote gibt, zum Beispiel eine App wird günstiger, ja, dann wird es sofort angezeigt und es gibt Alarm. So verpasst man kein Angebot mehr. Mensch, das sollte doch Google mal einfach so einbauen, ja, Top-Offers vielleicht, ja, wo dann hier Funktion direkt integriert wird in den Play Store. Aber wird jetzt nicht integriert, jedenfalls nicht, wenn ich nicht wieder ein Gerücht streue. Und deswegen App Sales auf jeden Fall ein super Tipp vom Sepp Brannigan. Danke. So, und dann komme ich jetzt noch schnell zur App der Woche. Wir haben ja schon wieder hier voll die Zeit überzogen. Ja, als Ski Safari habe ich ausgewählt. Ein phänomenales, schnelles Casual Game, wenn ich jetzt mal diesen kommerziell belasteten Ausdruck benutze, ja, also Skisafari, um was geht's? Ja, eine Lawine kommt runter auf den Berg und man wird unsanft aus dem Schlaf geweckt, muss sich auf die Skier begeben und ab geht's den Berg runter. Ab hin, weg vor der Lawine, ja, das heißt schnell, schnell, schnell. Man kann wunderhübsche Stunts machen, die dann wieder Powerboosts geben und damit dann noch schneller gehen. Die armen Pinguine kann man benutzen, um damit schneller den Berg runter zu rutschen. Sogar Yetis werden nicht verschont, auf deren Rücken man sich noch schneller runtertragen lassen kann. Das Spiel ist aber witzig schnell, verbraucht allerdings nicht ganz so viel Rechenleistung, wie sich das zuerst anhört. Läuft also auch auf meinem älteren Samsung Galaxy Tab 7 Zoll wunderbar gut. Auf dem Nexus natürlich sowieso, auf dem Nexus S. Und 24 Megabyte groß ist allerdings die Applikation. Das kommt daher, weil die Grafik auch recht schnieke ist. Sieht ganz, ganz gut aus. Und ja, macht Spaß. Man kann noch den Charakter weiter aufrüsten mit Zusatzsachen, aber das ist meistens nur kosmetisch. Gut, ein paar Power-Ups gibt's auch. Mit Sternen, die man im Spiel erspielen kann. Da muss man also einfach genug spielen und dann kriegt man genug Sterne zusammen, wo man sich wieder Sachen freischalten kann. Ja. Und das heißt... unendlich Spaß, Leute. Das Ding macht süchtig. Also wenn man das hier sich mal schnell holt und denkt, ja, man macht mal ein kleines Spielchen hier und dann sind auf einmal ruckzuck zwei, drei Stunden weg. Ich übertreibe nicht. Schaut's euch an. Ski Safari nennt sich das Ganze. Ist natürlich auch wieder verlinkt im Artikel und kostet 78 Cent nur. Ist das denn schön? 78 Cent. Das ist genau das, was ich gesagt habe, was man für 78 Cent für Spiele hier kriegt. Unfassbar. Jo, das war's dann für heute vom Uncast wieder einmal. Und wenn ihr wie immer Fragen, Anregungen, Informationen habt oder selbst was loswerden wollt, könnt ihr Audioartikel einschicken. Ihr könnt mich erreichen unter Google Plus Uncast. Einfach oben in der Suche Plus Uncast eingeben. Oder schreibt mir eine Mail rio@thenetcasts.com. Alle Infos, Informationen, Links, jawohl, findet ihr unter uncast.thenetcasts.com. Immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com schon. Landet ihr bei irgendeiner Seite, mit der ich absolut nichts zu tun habe. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und hoffentlich hört man sich nächste Woche wieder. Haltet die Antennen steif, die kleinen Grünen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.